Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen und gab sie Zacharia zur Betreuung. Jedes Mal, wenn Zacharia zu ihr in die Zelle trat, fand er bei ihr Versorgung. Er sagte, »O Mariam, woher hast du das?« Sie sagte, »Es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen.«